Kundgabe 3481. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.05.1945. Unterstellen des Willens unter Gott. In der Erkenntnis stehend vermag der Mensch voll und ganz, sich unter den Willen Gottes zu stellen und daher auch alles auszuführen, was er sich vornimmt. So wie der Mensch weiß um den Sinn und Zweck des Erdenlebens, der gesamten Schöpfung und den ewigen Heilsplan Gottes, trägt er nicht mehr den eigenen Willen in sich, sondern er hat sich den Willen Gottes zu eigen gemacht, ansonsten ihm die volle Erkenntnis nicht vermittelt worden wäre. Dann aber ist er auch kraftvoll, und er kann jederzeit die Kraft nützen, so er sie benötigt. Er wird also in schwersten Lebenslagen nicht zu verzagen brauchen, weil er über die Kraft aus Gott verfügen kann und er dies auch tut, so wie er starken Glaubens ist. Fühlt sich also der Mensch schwach, so ist er nur schwachen Glaubens, und er muss diesen zuerst zu stärken suchen. Die Glaubensstärke zu erhöhen soll ständiges Bestreben des Menschen sein, denn im starken, unerschütterlichen Glauben meistert er die schwersten Lebensverhältnisse und er reifet auch geistig. Im starken Glauben zu leben bedeutet ein leichteres Erdenleben, weil dann die Kraft aus Gott ungehindert wirken kann. Es muss der Mensch überzeugt sein, dass der Wille Gottes sich in ihm äußert und es für seinen Willen keine Schranke gibt, so der Mensch selbst nicht diese Schranken setzt durch schwachen Glauben. Es muss sich der Mensch die Kraft und Macht Gottes vor Augen halten, dem kein Ding unmöglich ist. Er muss seinen Willen völlig dem Willen Gottes unterstellen und sich dann vollgläubig seinem Wirken öffnen. Dann strömt ihm die Kraft zu ungemessen, so dass es für ihn keine Kraftlosigkeit mehr gibt. Er kann alles, was er will, denn er will nur das, was gut ist. Und Gott weiß wahrlich, wo und wann er Schranken setzt. Der Glaube an die Liebe Gottes muss stets den Menschen erfüllen, die nie sich versagt, so sie ernstlich begehrt und innig erbeten wird. Gottes Liebe ist übergroß, und alles, was aus ihr hervorgegangen ist, bleibt ewiglich in seiner Liebe. Da die Liebe die Urkraft ist, die alles erstehen ließ, würde ein Entziehen dieser Liebe auch ein Vergehen dessen bedeuten, was Gott geschaffen hat. Was aber aus Gott ist, was seine Kraft zum Ursprung hat, ist unvergänglich, also niemals wird es ohne die Liebekraft Gottes sein. Dass der Mensch diese Kraft nicht immer zu fühlen vermag, liegt an ihm selbst, an seinem Reifezustand, der je nach seiner Eigenliebe höher oder niedriger sein kann. Dennoch bleibt der Mensch in steter Verbindung mit der göttlichen Liebe. Das Bewusstsein dessen ist Glaube, der desto tiefer und unerschütterlicher ist, je mehr der Mensch selbst die Verbindung mit Gott herstellt und seine Liebekraft spürt. Diesen tiefen Glauben muss der Mensch zu gewinnen suchen. Er muss sich selbst als Produkt der Liebe Gottes betrachten und Gott als den liebevollsten Vater erkennen, der alles nur zum Besten seiner Kinder lenkt und jeder innigen Bitte zugänglich ist, um durch deren Erfüllung dem Kind seine Liebe zu beweisen. Das volle Vertrauen zu seiner übergroßen Liebe wird das Erdenkind auch innig und zuversichtlich beten lassen. Und die Erfüllung seiner Bitte ist ihm gewiss. Denn einen tiefen Glauben lässt Gott nicht zu Schanden werden. Gott ist die Liebe, die nimmermehr sich versagt. Diese Liebe anzuerkennen und sich voll und ganz dem göttlichen Willen zu unterstellen, lässt den Menschen kraftvoll sein und Herr über alle Schwierigkeiten in jeder Lebenslage. Denn dann wirket die göttliche Liebe selbst im Menschen. Er kann und wird nichts anderes ausführen, als was Gottes Wille ist. Und die Kraft wird ihm nimmermehr mangeln. So der Mensch schwach ist, trägt er selbst die Schuld, denn die Kraft aus Gott steht ihm ständig zur Verfügung. Er kann sie anfordern, sich ihrem Zustrom öffnen, und sie nützen unbegrenzt. Nur muss er glauben, dass die göttliche Liebe ihm stets diese Kraft zuwendet. Der Glaube daran ist unbedingt notwendig, weil er ein Anerkennen Gottes ist, der überaus liebevoll, weise und allmächtig ist, und weil Gott anerkannt werden muss, bevor seine Kraft wirksam werden kann. Amen.